Auf der Grundlage unserer animistischen Natur haben wir zwei Bereiche identifiziert, die von früh an schamanische Interaktionen nötig machten. Da ist zunächst der Kontext der Jagd. Dabei handelt es sich um einen Bereich, in dem ein Erfolg entsprechender Interventionen schwer zu belegen ist. Diese mögen das Gewissen der Jäger erleichtert und ihre Ängste beseitigt haben, doch kein einziges Tier wird sich deshalb freiwillig den Jägern gestellt haben. Auch wenn Regeln, die eine respektvolle Jagd forcieren, nachhaltigen Nutzen entfaltet haben mögen, indem sie auf Dauer den Jagderfolg erhöhten, ist ein unmittelbarer Erfolg schamanischen Einsatzes kaum ersichtlich. Deshalb ist der eigentliche Motor, der den Schamanismus zu einer solch erfolgreichen Kulturtechnik machte, im zweiten Bereich zu lokalisieren, dem der Heilung. Sicher waren schamanische Praktiker sehr versiert in den medizinischen und pharmazeutischen Optionen ihrer Zeit. Ebenso wichtig sind aber jene Personen, die der Heilung bedürfen. Denn Heilung ist keine Einbahnstraße. Da kommt unsere Natur ins Spiel. Wir stehen auf das große Theater. Wir lieben das, was Pascal Beuer Tam-Tam für die Sinne nennt. Je größer der Aufwand, der betrieben wird, uns zu heilen, desto größer im Allgemeinen der Erfolg. Es geht um das Gefühl, dass alles unternommen wird, was Menschen möglich ist, um die größtmögliche Unterstützung zu mobilisieren. Da im Fall einer Krankheit oder Verletzung die Selbstheilungsprozesse sehr energieaufwendig sind, registriert unser Körper sehr genau, ob ihm genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, namentlich, ob genügend Unterstützung in Form externer Hilfe vorhanden ist. Wir sagten es bereits, die Mitmenschen waren die einzige Lebensversicherung, die wir hatten. Insofern ist es keine Überraschung, dass wir in dieser Hinsicht über ein uraltes, sehr aufmerksames Sensorium verfügen, sagt der Psychologe Nicholas Humphrey vom Darwin College in Cambridge. Dieses treffe, ohne dass uns das bewusst sei, eine ökonomische Entscheidung. Sollen die Energiereserven des Körpers ganz in das Finden von Hilfe investiert werden oder können diese für die Selbstheilungsprozesse genutzt werden? Oft reicht schon das Nahen von Hilfe und die Symptome bessern sich. Wir kennen das alle. Kaum sitzen wir im Wartezimmer der Arztpraxis, verschwinden die Schmerzen. Und umso offensichtlicher die Unterstützung, umso wirkungsvoller.